Wenn die ganze Welt mein eigen wäre, aber Jesus nicht gehörte mir, wohin könnte ich fliehen mit den Beschwerden? Wär es sinnvoll noch zu leben hier? Lohnte sich der Kampf hier auf der Erde, wo die Freude nur vergänglich ist? Hier kann ich doch niemals glücklich werden. Wahres Glück ist nur in Jesus Christ. Hätte ich auch Reichtum, Ruhm, die Fülle, ob mich liebt und achtet jeder Mann, wohin sollte ich gehen, den Durst zu stillen, wenn ich deine Liebe nicht fassen kann? Was soll mir die Welt mit ihren Schätzen, wenn ich von der Schuld nicht bin befreit? Nichts kann meinen Heiland mir ersetzen, der sein Leben mir am Kreuz geweiht. Welche Freude ist mit Jesus Leben, wie ein Balsam für das wunde Herz. Mein Versagen er mir stets vergebet, tröstet mich in allem meinen Schmerz. Alles habe ich in meinem Jesus, brauch mich nicht zu fürchten in der Welt. Eines wünsch ich nur, für ihn zu leben, wie es meinem Heiland wohlgefällt.